the party busy. Johannes hält als Heino oder den Papst. Was will nur den Heinrich? Ach, Pater will ne gute Party busy. Beckenbauer, Helmut Kohl oder den Papst. Doch sie will nur den Heinrich. Heinrich ist ein zarter Punk mit Brille. Und wenn er sie trifft, nimmt er seine Bälle ab. Spielt die Mama seinem Haar, lächelt. Ja, Heinrich, mein lieber Heinrich, wo kommt noch Heinrich? Ach, Oma will eine gute Party für sie. Den Papst oder zumindest den Kardinal. Das sehen wir nur. Sie ans Fenster und sie schreit.